SWR 2 Hörspiel. Königliche Hoheit. Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Erster Teil. Fängt denn wohl so ein Märchen an? Kommt eine gute Fee mit dem Zauberstabe und gewährt einem drei Wünsche? Kommt ein reitender Bote und verkündet Stadt und Land, der arme König sei schwermütig geworden und wer ihn wieder zum Lachen bringe, erhalte die Hand der Prinzessin und die Hälfte des Königreiches? Oder tritt wenigstens ein prächtiger Herold auf und meldet das Nahen seiner königlichen Majestät? Ja, wie also? Zwei Stunden. Meine Herren, ich habe Ihnen im Namen seiner königlichen Hoheit des Großherzogs Johann Albrechts III. Die hocherfreuliche Mitteilung zu machen, dass laut neuestem Bulletin des Herrn Generalarztes Dr. von Eschrich Ihre königliche Hoheit, die Großherzogin Dorothea, sich den Umständen entsprechend wohlauf befindet und dass mit einem glücklichen Verlauf von hochdero erlauchter Niederkunft in Bälde zu rechnen ist. Sehr erfreulich. Aha, also doch ein Herold. Allerdings wird er zurzeit Flügeladjutant genannt. Und zu wem sprach der Flügeladjutant von Lichterloh in so wohlgesetzten Worten? Nun, zu den auf Schloss Grimburg erwartungsvoll versammelten höchsten und hohen Würdenträgern des Großherzogtums. Denn, verstehen Sie wohl, die Geburt einer Prinzessin oder gar eines Prinzen ist nicht wie in bürgerlichen Kreisen eine Angelegenheit, die nur die eigentliche Familie berührt. Es ist eine hochwichtige öffentliche Angelegenheit, die für das Wohl und Wehe eines Herrscherhauses, einer Dynastie und für ein ganzes Land von größter Bedeutung sein kann. Aber meine Herren, nehmen wir an, es sei eine Prinzessin, ja, da würde sich wohl automatisch die Frage nach einer vorteilhaften ehelichen Verbindung mit einem ebenbürtigen Fürstenhause erheben. Aber Herr Oberhofmarschall, das Kind ist ja noch gar nicht geboren. Sehr geehrter Herr Staatsminister, Ihre fröhliche Neigung, die Dinge leicht zu nehmen, ist mir bekannt. Immerhin dürften Sie sich nicht der Einsicht verschließen, dass bei einem so wichtigen dynastischen Ereignis eine gewisse Weitsicht nicht unangebracht ist, oder? Wie das einfache Volk sich ausdrücken würde. Der kluge Mann baut vor. Sind Sie nicht derselben Meinung, Herr Finanzminister Graf Trümmerhauf? Ich kann nicht umhin, gewisse schwerwiegende Bedenken für eine zu erwartende Prinzessin zu hegen. Gewiss ist die von Herrn Oberhofmarschall erwähnte Aussicht auf eine vorteilhafte Vermählung der Prinzessin äußerst angenehm. Sie setzt jedoch eines voraus, was leider seinerzeit bei der Vermählung unseres jetzt regierenden Fürsten nicht genügend berücksichtigt wurde, nämlich eine hohen Ansprüchen entsprechend dotierte Mitgift. Ja, das ist richtig. Und da kann ich als Finanzminister dem Beispiele des verehrten Herrn Oberhofmarschall folgend mich ebenfalls nur wie das einfache Volk ausdrücken, nämlich woher nehmen und nicht stehlen. Gehe ich fehl in der Annahme, verehrter Herr Finanzminister, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als hoher, nur seiner königlichen Hoheit, dem Großherzog verantwortlicher Beamter, sich auch mit dem Stehlen abfinden würden, wenn Sie nur wüssten, wo und bei wem? Sie treiben mit Entsetzen Scherz, Herr Staatsminister. In der Tat ist die Finanzlage des Landes katastrophal. Und auch wenn die Gnadensonne des fürstlichen Wohlwollens vieles vergolden mag, die Steuertüchtigkeit des Landes vergoldet sie leider nicht. Das wäre an sich nicht so schlimm, wenn seine königliche Hoheit wenigstens gelegentlich geruhen würde in die Finanzverhältnisse des Landes oder auch nur in seine eigene Finanzlage Einblick zu nehmen. Es dürfte aber in der ganzen Welt keinen Fürsten geben, zu dem von Gelddingen zu sprechen eine fatalere Sache wäre als zu unserem erlauchten Großherzog. Das wird nicht recht. Das wird nicht. Es ist nicht nur, dass er es nicht weiß. Nein, er will es schlechthin nicht wissen. Ja, entspricht das nicht ganz und gar unserer Nationalhymne, in der es heißt, dass Fürsten einsam auf stolzer Höhe stehen? Ja, aber was hilft das mir, bitte? Nun, sind wir nicht mitten im Märchen drin? Eine Versammlung hoher Würdenträger vergangener Zeiten, in glänzenden, goldgestickten Uniformen oder im Diplomatenfrack, mit Rossschweif geschmückten Helmen oder mit schwanbesetzten Galahüten, die Brust bedeckt mit Orden und Bändern, im Ahnensaal des halbmittelalterlichen Schlosses Grimburg, in Erwartung eines freudigen Ereignisses, das eigentlich allen nur Sorgen macht. Eine kuriose Welt von etwas fadenscheinigem Glanz und Flitter, von bombastischen Titeln und Rängen und vor allem von völliger Abseitigkeit und Ahnungslosigkeit dessen, was man Wirklichkeit und Leben nennt. Eine Welt, in der man nicht nur nichts weiß, sondern auch gar nichts wissen will. Eine Welt vornehmer Langeweile. Und die Herren warten auch schon stundenlang und gähnen diskret hinter weißen Handschuhen und Federhüten, bis endlich der diensthabende Flügeladjutant von Lichterloh die Türe aufreißt und freudestrahlend sich über alle Form und Vorschrift hinwegsetzend in den erwartungsvollen Saal schmettert. Melde gehorsamst, ein Prinz! Ah! Meine verehrten Herren, ich bitte Sie, mit mir in den Ruf einstimmen zu wollen. Unser verehrter Prinz, er lebe. Ho, ho, ho, ho, ho. Verehrter Herr Oberhofmarschall, ich begreife Ihre freudige Erregung. Darf ich Sie aber darauf aufmerksam machen, dass das Geschlecht des eben geborenen Kindes noch nicht amtlich festgestellt ist? Was? Es entspricht nämlich den traditionellen höfischen Vorschriften, dass der derzeitige Staatsminister, im vorliegenden Falle also ich, sich durch persönlichen Augenschein vom Geschlecht des fürstlichen Kindes zu überzeugen habe. Ja. So wenig ich zwar an der erforderlichen Sachkenntnis des Herrn Generalarztes von Eschrich und des Assistierten Dr. Sammet zweifle, solange ich nicht persönlich mein Gutachten dazu abgegeben habe, bleibt das Kind geschlechtslos. Und muss ich Sie ersuchen, Ihre diesbezüglichen Freudenausbrüche bis zur Bekanntgabe meines amtlichen Befundes zurückdämmen zu wollen. Wollen Sie sich also bis zu meiner Rückkehr gedulden? Trotzdem, es fällt mir ein Stein vom Herzen. Die Erbfolge ist gesichert. Die Dynastie bleibt erhalten. Die Großherzogin Dorothea hat uns einen Thronfolger beschert. Das genügt für den Augenblick. Ich bin Ihrer Meinung, Herr Oberhofmarschall. Ich füge nur den Wunsch hinzu. Möge der Himmel in unserem Thronfolger einigen Sahnensinn entwickeln. Und sei es auch nur in Form der Mitgift, die er bei seiner Vermählung einbringen wird. Geb's Gott, dem Lande tut's dringend Not. Aber wer ist denn übrigens dieser Dr. Taffet oder Damast, der dem Generalarzt von Eschrich bei der Niederkunft assistiert haben soll? Ach, Sie meinen Dr. Sammet? Ja, ja. Ja, das war eine von des Großherzogs erlauchten Launen. Dr. Sammet, ein unbekannter kleiner Kinderarzt aus der Stadt, steht nicht mal im Adelskalender. Dem Namen nach bestimmt nicht. Meine Herren! Ich gebe Ihnen hiermit pflichtgemäß das Ergebnis meines persönlichen Augenscheines bekannt. Das von Ihrer königlichen Hoheit, der Großherzogin, geborene Kind ist männlichen Geschlechts. Oh, es ist lebensfähig und wird den Namen Klaus Heinrich tragen. Die Großherzogin befindet sich wohlauf. Oh, das ist aber sehr, sehr, sehr. Ich bitte nun die Herren, sich den ihren Ämtern entsprechenden Aufgaben zuzuwenden, wie sich traditionsgemäß ergeben, also Kirchenglocken, Ansetzung des Festgottesdienstes, Ausarbeitung des Entwurfs einer Teilamnestie, Mitteilung an die auswärtigen Hofämter und an die Presse, Lockerung der Polizeivorschriften für die Wirtshausstunde der kommenden Woche. Ach ja, ja, ja, natürlich. Anweisung an den Platzkommandanten. 72 Böllerschüsse durch das Artillerieregiment. Aber das wissen Sie ja alle besser als ich, meine Herren. Ich empfehle mich Ihnen. Seine königliche Hoheit, der Großherzog, haben mich zu einer dringenden Audienz beordert. Sie wissen warum, Herr Staatsminister. Ich glaube es zu wissen, königliche Hoheit. Und? Es wird sich auswachsen, königliche Hoheit. Der Prinz ist kräftig. Haben Sie den anderen, den, den versammelten Wirten, Trägern davon Mitteilung gemacht? Aber selbstverständlich nicht, Königliche Hoheit. Es weiß niemand außer mir, die Ärzte natürlich ausgenommen. Und die sind an ihr Berufsgeheimnis gebunden. Sie wissen, dass Sie mein volles Vertrauen besitzen, Knobelsdorf. Schätze mich glücklich, dies erneut aus Ihrem Munde bestätigt zu hören, Königliche Hoheit. Ja. Was werden wir tun, Knobelsdorf? Die Frage stellen heißt, sie beantworten, Königliche Hoheit. Schweigen. Wir werden schweigen. Alle werden schweigen. Man wird schweigen. Ist damit der Schaden aus der Welt geschafft? Für Fürstlichkeiten, ja. Außerdem, der rechte Arm ist ja gesund. Der Erbprinz wird immer salutieren können. Ja, er wird sogar huldvoll die Hand reichen können. Und die linke wird da unauffällig auf den Degenknauf legen oder in die Hüfte stützen. Viele berühmte Standbilder großer Fürsten zeigen diese Haltung. Man weiß bei Ihnen nie, Herr Staatsminister Baron von Knobelsdorf, ob Sie spotten oder nicht. Königliche Hoheit wissen sehr wohl, dass mir und dem gesamten Volke aller Spott fremd ist. Wir wollen im Fürsten unser eigenes verklärtes Abbild sehen und wir werden es in ihm sehen. Die Realität spielt keine Rolle dabei. Schicken Sie Herrn Eschrich zu mir. Herrn Generalarzt Baron Doktor Medizine von Eschrich. Mit einem Wort, Herrn Eschrich. Die Königliche Hoheit befehlt. Herr von Eschrich. Herr Generalarzt, ich erwarte eine Erklärung, eine Rechtfertigung. Sie werden die Güte haben, mir Rede zu stehen. Was ist mit dem Arm des Kindes? Geruhen, Königliche Hoheit, ein unglücklicher Zufall, ungünstige Umstände. Das sind Phrasen, Herr Eschrich. Unglücklicher Zufall, ungünstige Umstände? Es war Ihre Aufgabe, Herr, solche unglücklichen Zufälle hintanzuhalten. Sie sind verantwortlich, Herr Generalarzt, ich habe auf die Kenntnisse gebaut, die Ihrem Range entsprechen. Ich bin schwer getäuscht, schwer enttäuscht. Wollen Königliche Hoheit allergnädigst erwägen? Ich habe erwogen. Ich habe gewogen und zu leicht befunden. Ich danke. Flügeladjutant von Lichterloh? Königliche Hoheit? Beordern Sie Herrn, wie heißt er doch gleich? Beordern Sie den Assistenzarzt, den Dr. Sammet. Sehr wohl, Königliche Hoheit. Herr Dr. Sammet! Herr Dr. Sammet, bitte zu seiner Königlichen Hoheit. Herr Großherzog, wir sagen Königliche Hoheit. Verzeihung. Schon gut, Dr. Sammet. Ich habe jetzt andere Sorgen als Etikettefragen. Ich wünsche Auskunft von Ihnen in Betreff einer Erscheinung an dem Körper des neugeborenen Prinzen. Ich stehe vor einem Rätsel, einem äußerst schmerzlichen Rätsel. Mit einem Wort, ich bitte Sie um Ihre Ansicht. Ja, Herr Großherzog. Also ja, es handelt sich um einen Fall von Atrophie. Atrophie? Auf Deutsch, ein Fall von Verkümmerung. Sehr richtig, Verkümmerung, das trifft zu. Die linke Hand ist verkümmert. Aber das ist unerhört. Niemals ist in der Familie der von Grimburg dergleichen vorgekommen. Man spricht neuerdings von Vererbung. In der Tat spricht man schon seit langem von Vererbung. Aber in vorliegendem Falle kann von Vererbung nicht die Rede sein. Ach, wirklich nicht? Ich empfinde das als Genugtuung. Aber wollen Sie mir freundlichst sagen, wovon denn eigentlich die Rede sein kann? Gern, Herr Königliche Hoheit, die Missbildung hat eine rein mechanische Ursache. Tja, es ist eine sogenannte Hemmungsbildung während der Entwicklung des Fruchtkeimes. Ja, Hemmungsbildung. Hemmungsbildung? So, so. Ja, konnte das nicht vermieden werden? Bei all der Sorgfalt, die in vorliegendem Falle doch wohl angewandt worden ist, kann und darf so etwas bei unser einem passieren? Hemmungsbildungen machen auch vor Fürstenhäusern nicht Halt. Es handelt sich um sogenannte amniotische Fäden, die während der Schwangerschaft ganze Gliedmaßen des Kindes umschnüren und umschlingen können, so dass es geradezu zu Amputationen kommen kann. Mein Gott, Amputationen! Ich muss also noch dankbar sein, dass es nicht zu einer Amputation der Hand gekommen ist. Das müssen Sie in der Tat, Hoheit. Es trifft also niemanden die Schuld. Auch den Generalarzt Baron Escherich nicht. Auf keinen Fall. Generalarzt von Escherich wird Ihnen für diese Aussage dankbar sein. Ja, wird es sehr sichtbar sein, sehr auffällig? Wird es die Gesamterscheinung sehr beeinträchtigen? Viele Leute leben und wirken unter viel schwereren Beeinträchtigungen, Hoheit. Und viele überwinden es und werden stärker dadurch. Sie sind Jude, Herr Dr. Sammet. Wollen Sie mir eine Frage beantworten? Haben Sie jemals Ihre Herkunft als ein Hindernis, als einen Nachteil im beruflichen Wettstreit empfunden? Ich frage als Ihr Landesherr. Jedermann im Großherzogtum hat das Recht zu arbeiten. Auch ich? Ja, das ist selbstverständlich. Ich meine, fühlen Sie sich beeinträchtigt? Nur insofern, als ich bestrebt sein muss, höhere Leistungen aufzuweisen als die anderen. Es ist auch dies eine Art von Hemmungsbildung. Wenn auch anderer Art als die linke Hand des neugeborenen Prinzen. Solches Anderssein kann der Entwicklung der Persönlichkeit sehr förderlich sein. Meinen Sie, dass dies auch für den Prinzen gelten kann? Ich meine es. Lieber Doktor, ich danke Ihnen. Diese Unterredung, von Ihrer peinlichen Veranlassung abgesehen, hat mich sehr befriedigt. Ich mache mir das Vergnügen, Ihnen das Albrechtskreuz dritter Klasse mit der Krone zu verleihen. Ich danke Ihnen, königliche Hoheit. Noch etwas, was ich Sie vorläufig im Busen zu bewahren bitte. Es ist meine Absicht, anlässlich der Geburt eines Thronfolgers eine wohltätige Stiftung zu gründen, ein Kinderspital, das nach dem Namen meiner Gemahlin Großherzogin Dorothea Spital heißen sollte. Aus mir unersichtlichen Gründen erhebt mein Finanzminister Baron von Trümmerhoff gewisse Einsprüche dagegen. Finanzieller Natur, wenn ich nicht irre. Nun? Was meinen Sie, Herr Dr. Sammet? Verzeihen, königliche Hoheit, ich bin volkswirtschaftlich nicht erfahren genug, um die Gründe oder Gegengründe des Finanzministers beurteilen zu können. Was ist das nun wieder für ein Begriff, lieber Doktor, Volkswirtschaft? Es ist eine wohltätige Stiftung, also hat das Geld einfach da zu sein. Aber das meinte ich ja gar nicht mit meiner Frage. Dieses Großherzogin Dorothea Kinderspital wird einen Chefarzt benötigen. Fühlen Sie sich dazu erfahren genug? Ich danke Ihnen von tiefstem Herzen, königliche Hoheit. Flügeladjutant von Lichterloh. Königliche Hoheit. Ich ersuche nochmals den Herrn Staatsminister von Knobelsdorf. Jawohl, königliche Hoheit. Königliche Hoheit. Ich fahre in die Residenz. Sie werden mich begleiten, Knobelsdorf. Nun, was blicken Sie denn so erstaunt? Überrascht Sie das? Wollen Sie mich an diesem Jubeltage allein fahren lassen? Königliche Hoheit sind so heiter wie selten. Habe ich nicht allen Grund dazu? Ach, Sie meinen die kleine Unregelmäßigkeit an der Hand des Erbprinzen, die sogenannten amniotischen Fäden. Ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Solche kleinen Beeinträchtigungen können geradezu eine höhere Leistung, eine stärkere Entwicklung der Persönlichkeit mit sich bringen. Nun, stimmt das, Knobelsdorf? Ich freue mich, dass Königliche Hoheit den Tatsachen derart gefasst ins Auge sehen. Mehr als gefasst. Fast möchte ich sagen, freudig erregt. Es steht ja fest, dass solche Bildungshemmungen äußerst förderlich sein können. Bildungshemmungen? Hemmungsbildungen, das kommt doch auf das Gleiche heraus. Aber das ist Ihnen doch bekannt, Knobelsdorf. Aber gewiss, königliche Hoheit. Darf ich auch meinerseits einen kleinen Beitrag zur Erhöhung der Festfreude leisten? Je mehr, je lieber, Knobelsdorf. Was ist es? Ich befürchte, ausgelacht zu werden. Aber ich denke an die Zigeunerin. Die Zigeunerin? Ich bin geduldig, lieber Knobelsdorf. An die Zigeunerin? Verzeihung. Die das Erscheinen eines Fürsten, und zwar eines Fürsten mit einer Hand, dies ist die überlieferte Wendung, vor 100 Jahren geweissagt, und an das Erscheinen dieses Fürsten eine gewisse sonderbar formulierte Verheißung geknüpft hat. Sie machen mich neugierig, lieber Baron. Die Verheißung, dass dieser Fürst mit einer Hand dem Volke mehr geben würde als alle anderen mit zwei Händen. Das mag ein Ammenmärchen sein, eine Legende, aber es lebt im Bewusstsein des Volkes. Ja, ja, auch ich hörte davon, aber ich habe es nie beachtet. Ja, es war ja auch, mit Verlaub, noch nie ein Fürst aus eurer königlichen Hoheit Hause. Einhändig gewiss, der Prinz ist es auch nicht, nur seine linke Hand ist kaum merklich verkümmert und wird somit eine der wesentlichsten Funktionen des künftigen Herrschers, nämlich mit der rechten Hand huldvoll zu grüßen und zu winken, nicht beeinträchtigen. Aber die weiterspinnende Fantasie des Volkes wird diesen unerheblichen Schönheitsfehler als die eingetretene Voraussetzung einer glücklicheren Zukunft ausbauen und auffassen. Der Mythos oder die Legende oder meinetwegen das Ammenmärchen vom Fürsten mit nur einer Hand lebt seit langem im Volk. Es fehlte bisher nur der geeignete Träger des Mythos. Der neugeborene Prinz Klaus Heinrich, der Fürst mit der sozusagen einen Hand, wird dieser Träger sein. Dies ist die erste Bestätigung meiner Worte, königliche Hoheit. Die Böllerschüsse. 72 Kanonenschüsse von der Zitadelle, wo das großherzogliche Artillerieregiment in Garnison liegt. Jetzt läuft das Volk in froher Erregung auf die Straßen und Plätze, um das lang erwartete freudige Ereignis jubelnd zu feiern. Die Kriegervereine werden ihre verwitterten Fahnen hervorholen und die guten schwarzen Sonntagsröcke mit den verblichenen Orden und Ehrenzeichen anlegen. Die Zünfte werden aufmarschieren, der Bürgermeister wird schwitzend seine längst eingeübte Ansprache memorieren und die Schuljugend, die wird an unserer Durchfahrtsstraße Spalier bilden. Knobelsdorf, warum? Warum liebt das Volk uns eigentlich? Weil es sich in seinem Fürsten selber sieht, sich in ihm spiegelt, auch in seinen kleinen menschlichen Eigenschaften, ja selbst in seinen Fehlern. Wenn das Volk seinen Fürsten erhöht, erhöht es sich selber. Dann wird die Illusion zur Wirklichkeit. Der große Augenblick ist nahe. Die von 4 prächtigen Apfelschimmeln gezogene Kalesche seiner königlichen Hoheit des regierenden Großherzogs Johann Albrechts III. Biegt in die kopfsteingepflasterten Straßen der Residenz Grimburg ein. Jubel umtost ihn. Die Schulkinder bilden Spalier, die kleinen Mädchen in weißen Kleidern, mit Blumensträußchen in den Händen, die Buben in schmucken Matrosenblusen, Papierfähnchen schwenkend, dahinter in Reih und Glied die Veteranen, die Feuerwehr, der Gesangverein Harmonie, die Gardefüsiliere in schimmernder Wehr, ja, selbst der Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität. Ganz Grimburg ist auf den Beinen. Vorm Stadthaus steht der Herr Bürgermeister, um seine längst einstudierte Rede zu halten. Der Großherzog winkt und grüßt huldvoll. Jetzt hält die Kalesche vorm Stadthaus. Der Großherzog erhebt sich elastisch von seinem Sitz. Augenblicks tritt lautlose Stille ein. Mein lieber Herr Bürgermeister, meine getreuen Untertanen, tief gerührt ob dieses erneuten Beweises unwandelbarer Treue und Anhänglichkeit an das angestammte Fürstenhaus, überbringen wir herzlichste Grüße unserer erlauchten Gattin und Landesmutter, ihrer königlichen Hoheit, der Großherzogin Dorothea, und geben hiermit aus höchst eigenem Munde aller Welt kund und zu wissen, jemand kam zur Welt. Vorläufig wie immer ein kupferrotes, oft schreiendes, hilfloses Etwas. Und in diesem Falle mit einer etwas verkümmerten linken Hand. Immerhin, da wir ja im Märchen sind, ein Prinz. Ein Märchenprinz. Vorläufig ist unser Prinz Klaus Heinrich erst 8 Jahre alt. Ein Alter, in dem man halb zwischen Traumwelt und Wirklichkeit lebt. Bei anderen Kindern dieses Alters freilich dringt die Außenwelt, das Leben des Alltags, schon gewaltig in die junge Seele ein. Im gemeinsamen Schulunterricht, beim Spielen mit Nachbarskindern auf der Gasse, bei den ersten wagemutigen Spaziergängen in Wald und Flur. Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass ein junger Prinz, eine spätere königliche Hoheit, eine gewöhnliche Schulklasse besuche, auf der Gasse spielen oder gar in Wald und Flur auf Entdeckungsreisen gehen dürfe. Nein, Prinz Klaus Heinrich, von Jugend auf als Hoheit angesprochen, hat einen eigenen Lehrer, den würdigen Pädagogen Schulrat Dröge. Darf ich Sie ersuchen, Hoheit, die I-Punkte sauber in der Verlängerung des Grundstriches setzen zu wollen? Ein I-Punkt mehr oder weniger, Herr Schulrat. Was macht es schon aus? Die Hauptsache ist doch, dass man es lesen kann. Mit Verlaub, Hoheit, Ihr hoher Beruf verpflichtet Sie als der erste Sohn des... Und für die gute Kinderstube sorgt Madame Verrier. Eine äußerst sanftmütige Gouvernante. Sie haben einen Fleck auf das weiße Tischtuch gemacht. Da kann ich ja nur ganz, ganz traurig blicken. Oh, Madame, bitte blicken Sie doch nicht so ganz, ganz traurig. Ich kann das nicht sehen. Es macht mich weinen. Nun, altes Royal, ne pleure pas. Ich muss weinen, wenn Sie mich zwingen, so ganz, ganz traurig zu blicken. Ihr hoher Beruf, Hoheit, verpflichtet Sie, Ihre erlauchten Ahnen zu gedenken. Sei es nun Heinrichs des Bußfertigen oder Johanns des Gewalttätigen, beide in ihrer Art leuchtende Sterne am Himmel der vaterländischen Geschichte. Darf ich in diesem Zusammenhang, Hoheit, darauf aufmerksam machen, dass man das Wort Thron mit einem TH schreibt? Bei allen anderen Worten mit TH hat moderne Neuerungssucht das H zu Fall gebracht. Bei dem erhabenen Begriff Thron aber machte auch dieser Umsturz Halt. Belieben also zu schreiben T-H-R-O-N. Ganz ausgezeichnet. Ich habe nie einen gelehrigeren Schüler gehabt als eure. Wenn ich bitten darf, bitte, bitte nicht den kleinen Finger abspreizen bei Milchtrinken. Der kleine Finger hat leicht eingewinkelt am äußeren oberen Rande der Tasse zu liegen. Nur so ist ein graziöses an den Mund führen möglich. Passen Sie auf, Madame. Jetzt mache ich lauter kleine Blasen in die Milch. Oh, das nennt man doch Schlürfen. Um Himmels Willen, da kann ich ja nur ganz, ganz traurig blicken. Bitte blicken Sie nicht so ganz, ganz traurig, Madame. Ich will es bestimmt nicht wieder tun. Erzählen Sie mir lieber weiter das Märchen von Dornröschen und dem Prinzen. Mit Vergnügen, Altes. Also, der Prinz erblickte das schlafende Dornröschen und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Und da erwachte Dornröschen aus ihrem Schlummer. Ist das nicht schön? Gewiss, Madame. Dornröschen erwachte aus ihrem Schlummer. Aber durfte der Prinz denn allein ausgehen? Oh, Das ist ja eben ein Märchen. Und der Prinz durfte wahrscheinlich alleine ausgehen, weil er niemals den kleinen Finger von der Milchtasse abgespreizt hatte. Himmels Willen, warum weinen Sie denn auf einmal, Oet? Ich will kein Prinz sein. Ich will allein ausgehen. Nun, was ist das denn für eine Erzieherei? Hoheit vorn und Altesse Royale hinten. Man kann es schon gar nicht mehr anhören. Kümmert sich denn niemand um den Jungen? Und zwar aus tiefstem Herzensgrunde. Ohne Titel, ohne Ehrenbezeugung, ohne Verbeugung und Hofknicks. Hat denn dieser, wie heißt er doch gleich, hat denn dieser Klaus Heinrich keinen Vater, der ihm mal einen freundschaftlichen Klaps gibt? Keine Mutter, die ihn mal auf den Schoß nimmt und ihm übers Haar streicht? Da wollen wir doch gleich mal nach dem Rechten sehen. Na? Komm her, kleiner Klaus Heinrich. Jetzt sage ich richtig du zu dir, wie sich das bei einem so kleinen Jungen gehört. Hm? Du hast doch einen Vater, einen Papa. Wie ist denn Vater zu dir? Mein Herr Vater, seine königliche Hoheit, der Großherzog Johann Albrecht III. Von Grimmburg. Schon gut, Klaus Heinrich. Also mit einem Wort, dein Papa. Eingedenk seines hohen Berufes, Thron und Altar. Thron wird mit TH geschrieben. Kümmert sich dein Vater um dich? Vater? Vater hat doch nie Zeit. Wieso? Hat er so viel zu tun? Man darf ihn nicht ansprechen. Wird er da böse? Nein, aber er weiß dann nicht, was er sagen soll. Und dann darf man ihm auch nicht zu nahe kommen. Es muss immer ein Stück Parkett zwischen einem sein. Und dann richtet Vater manchmal das Wort an einen. Huldvoll nennt das Herr Schulrat Dröge. Ja, huldvoll. So, so. Huldvoll. Klaus Heinrich, deine Körperhaltung ist nicht einwandfrei. Wieso, Vater? Du solltest deinen linken Arm immer in die Hüfte stützen, am besten weit hinten, fast am Rücken. Warum, Papa? Wenn du das nicht weißt, desto besser. Es ist dies die dir wohl anstehende prinzliche Haltung. Jawohl, Papa. Die mir wohl anstehende prinzliche Haltung. Und deine Mutter, Klaus Heinrich? Ach, Mutter ist manchmal sehr lieb und nett zu mir. Nur manchmal? Wann denn zum Beispiel? An jedem zweiten Donnerstag, dem Donnerstag der Großherzogin. Da wird im Marmorsaal Konzert gemacht. Da sind immer viele Leute da und hören zu. Kammersänger Schramm singt da. Er singt sehr schön und kriegt immer ganz dicke Adern auf der Stirn dabei. Neulich hat er ganz laut gesungen. Hat man nicht auch Gold daneben, kann man nicht ganz glücklich sein. Da haben alle Leute furchtbar geklatscht, nachdem Vater das Zeichen dazu gegeben hat. Und Mutter hat den Arm um mich gelegt und mich an sich gezogen. Und dann hat es auf einmal im Saale geblitzt und am nächsten Tage stand das Bild in der Zeitung. Richtig, Klaus Heinrich. Ich habe das Bild auch gesehen. Du hattest dich zärtlich an deine Mutter angeschmiegt und sie blickte dich mit einem strahlenden Lächeln an. Und weißt du, was unter dem Bild stand? Oh ja, ich hab's buchstabiert. Mutterglück im Fürstenhaus stand darunter. Und oben drüber stand unsere berückend schöne Fürstin und Landesmutter. Ja, weißt du, Mutter ist wirklich sehr schön. Sie hat aber auch schrecklich viel damit zu tun, immer so schön zu sein. Sobald sie einen Spiegel sieht, lächelt sie. Und jeden zweiten Donnerstagabend lächelt sie auch uns an. Du, wer ist uns? Sprichst du schon im Plural von dir? Ach nein, uns, das ist Dietlinde und ich. Ach so. Dietlinde ist meine kleine Schwester. Die ist furchtbar jung, 2 Jahre jünger als ich. Du, als Dietlinde geboren wurde, hat es bloß 36 Mal gekracht, bei mir aber 72 Mal. Das kommt, weil sie bloß ein Mädchen ist. Ich erinnere mich, 72 Böllerschüsse bei Prinzen und 36 bei Prinzessinnen. Das ist wohl so Hofsitte und Tradition, na? Und was ist von Dietlinde zu melden? Du, jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Keiner darf das wissen. Manchmal am Sonntagnachmittag, wenn Madame Verrier, die Gouvernante, in der Kirche ist, da gehen wir stöbern, Dietlinde und ich, aber sag's nicht weiter. Ja, was ist denn das, stöbern? Da gehen wir heimlich in den alten, verlassenen Teil des Schlosses. wo niemand sonst hinkommt. Ach so. Was es da alles zu sehen gibt. Neulich haben wir eine richtige Rattenfalle gefunden, noch mit Speck drin. Ja? Du, wenn wir wieder mal stöbern gehen, Dietlinde und ich, an einem Sonntagnachmittag, da musst du mal mitkommen. Du glaubst gar nicht, was es alles auf der Welt gibt. Einverstanden, einverstanden. Und jetzt musst du aber gehen. Seine königliche Hoheit, der Großherzog, mein Papa, hat jetzt nämlich eine Audienz mit dem Baron von Trümmerhauf, dem Finanzminister. Da ist er hinterher gewöhnlich schlechter Laune. Oh, ich gehe ja schon. Herr Baron von Trümmerhauf. Königliche Hoheit, kennen das Motiv der von mir nachgesuchten Audienz? Jawohl, das kenne ich seit Jahr und Tag. Aber es gelang mir bisher nicht, eine schlüssige Antwort von Ihnen, Herr Finanzminister, zu bekommen. Es handelt sich um die Instandsetzung meiner Schlösser. Sowohl das alte Schloss in der Residenz wie Schloss Delfinenort, das Sommersitz Hollerbrunn, das Empire-Schlösschen Ermitage, das Jagdschlösschen Fasanerie befinden sich in einem unwürdigen, ich kann nur sagen, in einem desolaten Zustand. Können Sie das leugnen, Herr Finanzminister? Es ist nicht zu leugnen, Königliche Hoheit. Warum geschieht nichts, Baron? Ich bitte Königliche Hoheit, die allgemeine wirtschaftliche Lage bedenken zu wollen. Dies dürfte Ihre Aufgabe sein, Herr Finanzminister. Ich, der Souverän, habe nichts damit zu tun. Ein gewisser Überblick dürfte trotzdem nicht schaden. Sind Sie gewiss, dass Sie mich damit nicht langweilen, Baron von Trümmerhauf? Das Bild ist trüb genug. Wir haben ein treues und fleißiges Bauernvolk, das nach Altväterweise den Boden bewirtschaftet. Ich unterlasse es in keiner meiner Ansprachen, auf diese Grundtugend meines Volkes hinzuweisen. Die Industrie ist geringfügig und technisch unentwickelt. Ich begrüße dies. Industriearbeiter sollen, wie ich vernommen habe, nicht immer gute Untertanen sein. Eine weitere Erwerbsquelle des Landes, der Silberbergbau, ist unrentabel. Das verstehe ich nicht. Silber ist doch ein Edelmetall. Man prägt Münzen aus 7 sogenannte Zahlungsmittel. Wieso kann es unrentabel sein, Silber zu finden? Die Gestehungskosten, Königliche Hoheit, die Gestehungskosten. Was ist das, Gestehungskosten? Die kann man doch mit dem Silber bezahlen. Eh bien, vielleicht kosten Bergwerksanlagen tatsächlich eine ganze Menge. Aber der Wald, der Staatsforst und die Gemeindewaldungen? Wald, der von selbst wächst auf der Erde, den man mit geringer Mühe schlagen kann und der sich stets wieder erneut? Es steht mir nicht an, einem anderen Ministerium, nämlich dem Wirtschaftsministerium, Vorwürfe zu machen. Aber der Wald ist erschöpft. Jahre, wenn nicht jahrzehntelange Misswirtschaft der Staatsforstverwaltung hat regellos Holz geschlagen, ohne gleichzeitig an Aufforstungen zu denken. Soll dies ein Vorwurf gegen meine erlauchten Ahnen sein? Oh, ganz gewiss nicht, Königliche Hoheit. Es ist höchstens ein Vorwurf gegen die Staatsforstverwaltung von eurer Königlichen Hoheit erlauchten Ahnen. Im Übrigen ist es eine Tatsache. Für Tatsachen sind Sie zuständig, Herr Finanzminister, nicht ich. Königliche Hoheit, berauben mich der Führung eines sachgemäßen Gesprächs. Brechen wir es ab. Es handelt sich momentan um die Wiederinstandsetzung der Schlösser, die im Besitz der Krone sind. Sind meine Besitztümer etwa wertlos? Ganz und gar nicht, Hoheit. Jedes Einzelne ist Millionen wert. Es sind nicht nur geldliche, sondern auch künstlerische und historische. Ja, ich möchte sogar sagen, Gefühlswerte. Na also, warum ist dann kein Geld da? Wieder Gestehungskosten? Nein, diesmal Unterhaltungskosten. Schlösser sind Werte, die sich nicht selbst unterhalten. Und wenn sie nicht unterhalten werden, werden sie mit der Zeit wertlos. Tja, was tun, Baron? Wenn sich Königliche Hoheit mit dem Gedanken vertraut machten, eines oder das andere der Schlösser zu verkaufen. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Auch nicht, wenn ich eurer Königlichen Hoheit bedeute, dass bei Verkauf des einen oder des anderen Gutes sich die Möglichkeit ergebe, die Verbleibenden in den gebührenden Zustand zu setzen? Sie sprechen zu mir wie zu einem Bankrotteur, Herr Finanzminister. Bin ich begütert oder bin ich mittellos? Königliche Hoheit sind zu sehr begütert, um nun um Mittel zu haben. Das klingt wie ein Bon mot. Was steckt dahinter? Die raue Tatsache, dass Königliche Hoheit das sind, was man in bürgerlichen Finanzkreisen verschuldet nennt. Davon weiß ich nichts und davon will ich nichts wissen. Darf ich damit die Audienz als beendet betrachten? Die Audienz ist beendet. Das war nun wohl eine von jenen Szenen, die man in gehobener Dichtersprache als Mannesmut vor Fürstenthronen bezeichnet. Dabei hat übrigens der Herr Finanzminister seinem Landesherrn noch nicht einmal die volle Wahrheit gesagt, nämlich so gut wie nichts über die Finanzlage des ganzen Landes. Dinge allerdings, von denen seine königliche Hoheit dank seines von Jugend auf gepredigten hohen Berufs nicht die geringste Ahnung hat. So zum Beispiel gewisse hochverzinsliche Staatsanleihen, mit denen alte Staatsanleihen getilgt wurden, oder das heillose Durcheinander von ordentlichen und außerordentlichen Rechnungen im Budget und ähnliche anstößige Praktiken und, naja, Vertuschungsmittelchen, die bei einem Privatmann schlechthin als betrügerischer Bankrott bezeichnet worden wären. Und die ins Reine zu bringen, einfach ein Wunder geschehen müsste. Etwa ein Engel Gottes, wie im Märchen. Allerdings ein sehr finanzkräftiger Engel. Und hat man jemals etwas von einem Finanzengel gehört? Nun, was können wir dabei tun? Ach, was, machen wir es doch wie seine königliche Hoheit, der Großherzog, erklären wir klipp und klar, das wissen wir nicht und das wollen wir nicht wissen. Und wenden wir uns lieber den angenehmeren Seiten des Lebens zu. Du! Was ist los? Ach, du bist es, Klaus Heinrich. Wir gehen stöbern im alten Teil des Schlosses. Dietlinde und ich, kommst du mit? Gut, stöbern wir. Ich bin dabei. Also komm. Dietlinde, gib mir die Hand. Und wenn wir jetzt rasch diese Tür aufmachen, da kommen wir auf eine Wendeltreppe. Eine Etage höher, da ist ein langer Gang. Und da ist überhaupt noch niemals jemand gewesen. Na, irgendjemand wird schon mal hier gewesen sein, nicht? Ja, vielleicht Johann der Gewalttätige. Regierte von 1643 bis 1687. Oder Heinrich der Bußfertige, 1712 bis 1753. Weißt du das so genau? Das ist vaterländische Geschichte. Das ist sehr wichtig. Das muss man wissen, sagt Schulrat Dröge. Aber nun kommt, jetzt gehen wir. Komm. Da hinauf? Ja. Wären wir. Hast du keine Angst? Der Gang ist lang und düster. Oh ja, ich hab Angst. Ja? Aber das ist gerade fein. Das prickelt so wie Limonade. Ich hab gerne Angst. Jetzt weitet sich der Gang und mündet in eine Halle. Eine Halle mit Pfeilern. Ah ja, das muss wohl der älteste Teil des Schlosses sein. Staub und Spinnweben überall. Du, da steht ein Mann. Wo? Ein fremder Mann. Wo denn? Kein Lakai. Wo denn? Ich sehe ja gar nichts. Dort, an den Pfeilern angelehnt. Er hat einen großen, bösen Kopf. Er will uns etwas antun. Oh, Unsinn, Klaus. Das ist doch nur eine alte Ritterrüstung. Na, die tut dir nichts. Sieh mal an. Die ist ja ganz verrostet. Vielleicht steckt jemand drin. Aber nein, Klaus. Wer soll denn da drin stecken? Sieh mal, diese alte Ritterrüstung, das ist so eine Art von Uniform, mit der sind die Leute früher herumgelaufen, um einander Angst zu machen. Aber vielleicht steckt noch das Gerippe drin. Aber beruhige dich doch nur, Klaus. Nein, diese Ritterrüstung zogen sie natürlich abends wieder aus, wenn sie sich zu Bett legten. Ne? Sieh nur genau hin, da steckt gar nichts dahinter. Das ist nur eine leere Drohung, sonst nichts. Hab doch keine Angst vor leeren Drohungen, Klaus. Doch. Jetzt habe ich Angst. Richtige Angst. Nicht solche Angst wie Limonade. Komm, Dietlinde, fort von hier. Nur fort. Gib mir die Hand, Dietlinde. Warte doch nur. Klaus Heinrich, Dietlinde. Ihr verfehlt ja den Weg. Geht doch zurück, wie ihr gekommen seid. Nein, nicht wieder an dem Gerippe, an der verrosteten Uniform vorbei. Es führt eine andere Wendeltreppe abwärts. Komm doch, komm. Ja, ja, ich komme. Das ist der alte Thronsaal. In dem hat Heinrich der Bußfertige regiert. Da steht noch sein Thronsessel. Er hat aber bloß noch 3 Beine. Man darf sich nicht draufsetzen, sonst wackelt er. Deswegen ist er auch nicht gut genug fürs Landesmuseum. Schade. Aber nun genug der historischen Erinnerungen. Weißt du denn jetzt den Weg zurück? In euer Kinderzimmer? In die Gegenwart? Ach, das ist jetzt ganz einfach. Jetzt gehen wir den unteren Korridor entlang. Dann kommen wir zum Hauptausgang. Komm, Dietlinde, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ich habe keine Angst mehr. Gottlob, die Schatten der Vergangenheit sind verwischt. Aber nanu, jetzt sehe ich wohl Gespenster. Steht da nicht wirklich ein Mann an einen Pfeiler gelehnt? Aber nicht in einer Ritterrüstung, sondern in einem Gehrock, einem Bratenrock, mit einem riesigen Zylinderhut in der Hand, einem mannhaften Regenschirm unterm Arm und eine Medaille auf der Brust. Offensichtlich ein Veteran. Herrschaft Sachsen, so eine Saubande. Schicken einen den falschen Weg, damit man sich recht verirren soll. Kruzitiert noch einmal. Saubande. Wer ist das? Wer ist der Mann? Das ist ein Mann aus dem Volke. Ein sogenannter Untertan. Trepp auf und trepp auf, dass man den Ausgang nicht finden kann. So eine Saubande. Ein Untertan? So einer, wie er vor dem Fenster auf der Straße herumläuft? Ist der böse? Oh nein, ganz bestimmt nicht. Sieht aus wie ein braver Handwerksmeister. Ah, da ist ja wer. Ah, pst, jetzt hat er uns bemerkt. Oh mein, ja was ist denn das? Ja was ist denn, ja, die jungen Herrschaften? Oh meine untertänigste Referenz, junge Herrschaften. Guten Tag, lieber Mann. Ja, um Vergebung. Ich suche ausdrücklich um Vergebung nach bei den jungen Herrschaften, aber würden die jungen Herrschaften es nicht für ungut nehmen, wenn ich ihnen die Bitte unterbreitete, mir gefälligst den nächsten Ausgang zu zeigen? Aber gerne, lieber Mann. Nein, also, na, so viel Glück noch, so viel Ärger. Die jungen Herrschaften höchstpersönlich. Ja, aber ich habe mich ja noch gar nicht präsentiert und bekannt gegeben. Gestatten die jungen Herrschaften, Schuhmachermeister Hinnerke, Hoflieferant, gedient und ausgezeichnet. Sehr, sehr erfreut, Herr Hinnerke. Und was führt Sie in diesen abgelegenen Teil des Schlosses? Was mich herführt, junger Herr? Der Teufel, mit Verlaub zu sagen, ja. Der Teufel schickt mich her. Also diese Kujone, diese Lakaien. Ich komme da an mit meinen Stiefeln, ne? Wo der Herr Großherzog persönlich bei mir zu bestellen geruht haben. Und da kommt so ein Lackel von einem Lakaien und will sie mir abnehmen. Nein, sage ich, nein, nein. Der Herr Großherzog, der hat sie höchstpersönlich bei mir bestellt. Und ich gebe sie nur höchstpersönlich ab. Und da wird der Wicht ganz grün vor Wut im Gesicht und man schickt mich von Pontius zu Pilatus und immer mit meinen Stiefeln in der Hand. Und ich weiß ja ganz genau, was die wollen. Ein Trinkgeld wollen die. Ja, aber das mache ich nicht. Das ist Durchstecherei und Betrug unter den Augen des Großherzogs. Ja, so sind die Lakaien. Eine Saubande, mit Verlaub zu sagen. Aber das ist ja schrecklich, Herr Hinnerke. Ach, das freut mich aber unendlich, dass Sie meiner Meinung sind, junger Herr. Es tut mir ja leid, was ich eben gesagt habe. Aber vielleicht schadet's gar nichts, wenn der junge Herr so etwas bei Zeiten erfährt. Für künftig und späterhin. Na, schließlich bin ich meine Stiefel ja doch noch losgeworden an den persönlichen Kammerdiener des Großherzogs. Der ist zuverlässig. Und so wird der Herr Großherzog wissen, dass er getreue Untertanen hat, die noch ein paar ordentliche Stiefel machen können, wie es sich gehört. Nicht wahr, junger Herr? Ganz bestimmt, Herr Hinnerke. Jawohl, ja. Und die Lakaien sind, wie soll ich sagen, nichtswürdig, meinen Sie? Nichtswürdig, jawohl. Ja, das ist das Wort für die. Eine Saubande, mit Verlaub zu sagen. Ja, und wie ich wieder zurück will aus dem Schloss, da schicken die mich doch zu Hohn und Spott den falschen Weg. Und ich verlaufe mich in den Gängen und in den Gewölben und wer weiß, wie lange ich noch herumgeirrt wäre, wenn ich nicht das hohe Glück gehabt hätte, die jungen Herrschaften zu treffen. Oh mei, ja, das ist noch ein Sonnenstrahl in meinen alten Tagen. Den jungen Herrn Großherzog Klaus Heinrich persönlich und die Prinzessin Dietlinde. Denn ich habe nämlich selber so ein paar Würmer zu Hause. Ich würde sagen, meine sind Würmer. Und die heißen auch Klaus Heinrich und Dietlinde. Auch Klaus Heinrich? Welch hübscher Zufall. Ich bin also nicht allein auf der Welt. Gar kein Zufall, junger Herr. Treue zum Fürstenhaus, das ist es. Oh, es gibt viele in Stadt und Land, die so heißen. Nach Ihnen zu heißen, Klaus Heinrich oder Dietlinde. Also genau wie die Kinder unseres gnädigen Herrn. Dietlinde, höre, es gibt noch mehr. Wir sind nicht die Einzigen. Herzlichen Dank für diese frohe Nachricht, Herr Hinecke. Oh. Ich werde Sie nie vergessen. Oh. Und das mit den Lakaien, das will ich mir merken. Auf Wiedersehen, Herr Hinecke. Nun, seine erste Audienz, man kann auch sagen, sein erstes Zusammentreffen mit dem Volke, hat der kleine Prinz doch eigentlich ganz brav absolviert. So unbedeutend die kleine Szene sein mag, er hat etwas gehört und gelernt. Und er weiß, dass er nicht ganz allein auf der Welt ist. Und mit diesem neuen Wissen beladen stürzt er auch gleich zu Madame Verrier, der Gouvernante, die für seine gute Kinderstube verantwortlich ist, und schüttet ihr sein volles Herz aus. Oh, verzeihen Sie, Madame, dass wir uns verspätet haben. Aber es war so schrecklich interessant. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Untertan getroffen, der macht Stiefel. Und die Lakaien schicken ihn zu Spott und Hohn in die Irre, damit er sich verläuft. Und ich heiße Klaus Heinrich, genauso wie der Sohn vom Schuhmacher Hinecke. Und eine Dietlinde hat er auch. Und wissen Sie, was der Hinecke gesagt hat? Die Lakaien, hat er gesagt. Die Lakaien sind eine Saubernde. Oh, Altesse Guillemot, was für ein entsetzliches Wort. Oh, da kann ich ja nur ganz, ganz traurig blicken und weinen. Oh, Madame, ne pleurez pas. Ich kann das nicht sehen. Es macht mich wieder so einsam. Na, haben Sie nicht ebenfalls den Eindruck, dass es allmählich an der Zeit sei, dass der junge Bursche, oh pardon, ich will sagen seine königliche Hoheit, Prinz Klaus Heinrich, Großherzog von und zu Grimburg, der ja jetzt auch seine 17, 18 Jahre alt geworden ist, dass es sich endlich ein wenig den Wind um die königliche Nase wehen lassen müsste? Nun, auch dieser Punkt ist im sorgfältig bedachten Erziehungsprogramm vorgesehen. Allerdings mit allen erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Nicht wie bei uns einem, dem manchmal der Wind stärker um die Nase geweht hat, als unbedingt angenehm war. Hat es aber Klaus Heinrich leichter dadurch im Leben? Selbst in dem hochnoblen Erziehungsinstitut unter der Leitung des überaus entgegenkommenden Professor Kürtchen? Unerachtet der Tatsache, dass sich nur erlesene Söhne der hohen Adelsgeschlechter unseres Vaterlandes an unseren wissenschaftlichen Übungen beteiligen dürfen. Nur Grafensöhne. Gewöhnlicher Landadel und Barone werden nicht zugelassen. Ich weiß schon, Herr Professor. Unerachtet dieser sorgfältigen Auswahl der Besten unter den Besten ist es doch gegen das allgemeine Interesse, dass Sie, königliche Hoheit, während des Unterrichts versehentlich zur Beantwortung von Fragen herangezogen werden, die Ihnen im Augenblick unwillkommen sind. Ach, unbesorgt, Herr Professor. Ich werde im Falle des Nichtwissens mich einfach nicht melden. Falsch. Pardon, königliche Hoheit. Wollte sagen, untunlich. Ich bitte, folgende Regelung vorschlagen zu dürfen. Bei unwillkommenen Fragen bitte ich, den Arm in ganzer Länge auszustrecken, bei willkommenen Fragen dagegen zu meiner Orientierung nur halbwegs und im rechten Winkel gebeugt. Nur in diesem Falle werde ich Sie mit der Erteilung einer Antwort bemühen, wobei natürlich eine gelegentliche Fehlantwort mit Stillschweigen übergangen werden wird. Aber das ist doch Schwindel, Herr Professor. Dieses Wort findet sich in meinem Wörterbuche nicht. Dagegen findet sich doch das Wort Diplomatie. Diplomatie. Verstehen Sie, Hoheit? Nun, sehr diplomatisch drückt sich Professor Kürtchen selber nicht immer aus. Er kann auch anders, wenn es ihm ungefährlich erscheint. Aha, da sind Sie ja, Herr, wie heißen Sie gleich? Herr Zotte, Herr Turnlehrer Zotte. Also, ich glaube, bei meiner Überwachung der von Ihnen angestellten Turnübungen beobachtet zu haben, dass Sie auch linksseitige Körperübungen unternehmen lassen. Es ist dies unangebracht. Bitte beschränken Sie sich fürderhin auf rechtskörperseitige Exerzitien. Fußübungen, Laufspiele insbesondere dürfen in vollem Umfange ausgeführt werden. Beim Reiten dahingegen ist alle Verwegenheit auszuschließen. Die angeborene Neigung des Prinzen, die linke Hand in die Seite zu stützen, ist zu gewähren. Keinesfalls zu rügen. Verstanden, Herr Zotte? Wie nennt man eine solche Ausdrucksweise gleich? Kurz, aber verletzend. Nun, bei einem schlichten Turn- und Reitlehrer braucht man vielleicht keine großen Umstände zu machen. Ein wenig anders schon ist es bei einem anderen Lehrer, dem Hilfslehrer Dr. Raul Überbein. Ja, sein Mann, vor dem man sich ein bisschen in Acht nehmen muss. Man weiß nämlich nicht recht, woran man bei ihm ist. Herr Hilfslehrer Dr. Überbein, gestatten Sie mir als ältestem erfahrenen Kollegen und übergeordnetem Studienleiter die Bemerkung, dass Sie meines Erachtens von Ihrer Sondermission, nämlich innerhalb des akademischen Lehrkörpers, den aus dem einfachen Volke mit unzweifelhaftem Fleiße und ebensolcher Begabung emporgearbeiteten, also sozusagen volksverbundenen Teilfaktor der Gesamterziehung darzustellen, einen gelegentlich gar zu weitgehenden Gebrauch machen. So glaubte ich neulich zu hören, dass Sie seine königliche Hoheit einfach mit Prinz ansprachen. Auch sonst scheint es mir, dass manchmal ein recht ungezwungener Ton, der sich bis zu lärmender Fröhlichkeit steigern kann, in Ihren Unterrichtsstunden herrscht. Falsch! Ganz falsch! Was meinen Sie, Klaus Heinrich? Ja, ich habe... Oh, Prinzenblut! Oh, eure Ahnungslosigkeit! Des Lebens raue Problematik wird Sie unvorbereitet finden. Kein Wunder, wenn man von Jugend auf immer in Watte gewickelt wurde, niemals Wind um die Nase geweht. Aufgepasst, ihr Nesthäkchen und Muttersöhnchen. Eine einfache Denkaufgabe, wie sie jeder Bauernjunge lösen kann. Ein Wolf, eine Ziege und ein Korb voll Kohl sollen über einen Fluss gebracht werden. Das Boot kann aber nur zwei auf einmal tragen. Wie transportiert man nun eines nach dem anderen auf die andere Seite des Flusses, ohne dass in der Zwischenzeit der Wolf die Ziege oder die Ziege den Kohl frisst? Nun, wie meinen Sie, Graf Bogumil von Prenzlau? Der Wolf. Ich will sagen, der Kohlkopf. Weiß es nicht. Na schön. Graf Bogumil von Prenzlau weiß es nicht. Fertig ist der Lack. Und Sie, Graf Dagobert von Gumplach? Zuerst den Ziegenkopf, und dann den Wolf und der Kohl, der... Ja, der Kohl. Und schließlich frisst der Wolf den Kohlkopf oder die Ziege den Wolf. Keine Ahnung von Tuten und Blasen. Oh, ihr unwissenden Grafensöhnchen. Tja, wenn man die Klugheit ebenso in die Wiege gelegt kriegte wie das Adelsprädikat... Ruhe bitte, kein Aufbegehren! Will der Herr Graf ein Tänzchen wagen? Seid froh, wenn ich euch einmal ein Licht aufstecke, sonst tut's doch keiner. Ich habe mir lange genug den Wind um die Nase wehen lassen, um zu wissen, wie man euch Herrchen anzufassen hat. Herr Dr. Überbein, dürfte ich die Turnstunde mit Ihnen verbringen, anstelle an den Leibesübungen teilzunehmen? Warum nicht, Hoheit? Vorausgesetzt, dass Herr Turnlehrer Zotte nicht darauf besteht, in aller Eile einen muskelstrotzenden Herkules aus Ihnen zu machen. Also, was ist los, Prinz? Wo drückt der Schuh? Wieso sind Sie so ganz anders, Herr Dr. Überbein? Anders? Als wer oder was? Anders als die anderen Lehrer. Anders als der Professor, der mich nur fragt, wenn ich ganz bestimmt die richtige Antwort weiß. Anders als der Turnlehrer Zotte, der mich auf das Peinlichste schont. Und anders als meine Studienkameraden, denen das Du nicht über die Zunge will. Warum sind sie anders? Oder bin ich etwa auch anders? Aha. Des Lebens schmallippiges Antlitz zeigt seine Grimasse. Zum ersten Mal. Warum? Nun gut. Vielleicht, weil ich ein Stückchen Malheur von Geburt bin, nicht wahr? Aber Herr Dr. Überbein, wie können Sie das sagen? Na, schon mein Name. Überbein. Überbein, eine Knochendeformation, ein lästiger, leicht schmerzempfindlicher Auswuchs. Wer heißt schon Überbein? Ihr Herr Papa, Herr Doktor. Mein Herr Papa? Ich habe keinen Herrn Papa. Ich habe bloß eine Frau Mama. Und von der habe ich keine Ahnung. Sie soll eine Schauspielerin gewesen sein. Und die hat mir Stückchen Malheur gegen eine bescheidene Abfindungssumme an ein paar arme, alternde Leutchen abgegeben, die mich dann wohl oder übel adoptiert haben. Und die hießen Überbein. Ich bin also nicht einmal ein ererbtes, sondern nur ein erworbenes Überbein, Klaus Heinrich. Ich finde den Namen gar nicht so übel. Zumindest ist er sehr charakteristisch. Bei Gott, das ist er. Nun gut, vielleicht ist Graf von Wehrzahn oder Graf von Trümmerhauf auch nicht schöner. Aber der Unterschied ist eben der. Meine Ahnenreihe fängt mit mir an. Und die der anderen beginnt im frühen Mittelalter mit Johann dem Gewalttätigen und Heinrich dem Bußfertigen oder was weiß ich. Jeder Mensch hat seine Ahnenreihe. Nur kennt man sie bei vielen Leuten nicht. Ich finde das ganz Wurst. Ganz Hundewurst. So sagt nämlich der Turnlehrer Zotte immer. Prinz Klaus Heinrich, Großherzog von und zu Grimburg, königliche Hoheit. Ich verbiete Ihnen diesen Gedankengang. Sie sind Hoheit und Sie haben Hoheit zu sein und zu bleiben. Lassen Sie sich durch mein munteres Geplauder nicht beirren. Geben Sie Ihre Hoheit und Ihr Hoheitsgefühl nicht preis, sonst kommen Sie unter den Schlitten. Das ist Ihr Malheur, Prinz. Jedem das Seine. Ist es Ihnen recht schlecht gegangen bei den Überbeins, Herr Doktor? Nicht besonders schlecht. Nur war manchmal Schmalhans Küchenmeister. Was ist das, Schmalhans Küchenmeister? Ebenfalls kein Adelsname. Wenn auch etwas älter als der älteste Adel der Welt. Er bedeutet, wir hatten manchmal nichts zu essen. Oh, das muss sehr schlimm sein. Gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. Den rechten Mann kann es vorwärts bringen. Gottlob, ich habe niemals zu den Leuten gehört, die es nicht nötig haben und die sich morgens eine Zigarre anzünden. Ich habe immer Hunger gehabt und deshalb immer mehr arbeiten müssen als die anderen. Und ich habe mich mit Freiplätzen und Stipendien durchschlagen müssen, bis zur Universität und zum Doktorexamen. Und jetzt sogar bis zum Prinzenerzieher. Ich verehre Sie, Herr Dr. Überbein. Tun Sie das nicht, Prinz. Verehren Sie besser sich selber. Gewiss, ich bin eine Ausnahmeerscheinung. Ich habe des Lebens schmallippiges Antlitz erblickt wie kaum ein anderer. Ich bin ein umgetriebener Mann und ich liebe das Außergewöhnliche. Weshalb bin ich wohl Ihr Lehrer geworden, Klaus Heinrich? Ich bin, glaube ich, von Hause aus nicht sonderlich zum Fürstenknecht vorbestimmt. Ich Stück Malheur von Geburt. Aber ich sehe in Ihrer Daseinsform, Prinz, die sichtbarste, ausdrücklichste, bestbehütete Form des Außergewöhnlichen auf Erden. Sie wandeln, ob durch Glück oder Verdienst, ist gleichgültig, auf der Menschheit Höhen. Und das soll erhalten bleiben. Ich bin schrecklich allein. Selbstverständlich. Das gehört dazu. Jeder Außergewöhnliche ist allein. Und deshalb darf ich vor meinem eigenen Gewissen Ihr Lehrer sein. Nur keine Vertraulichkeiten, Prinz. Weder mit mir noch mit anderen. Haben Sie es etwa gar Lust, sich an meinem Halse auszuweinen? Das ist Ihnen, dem Prinzen, der königlichen Hoheit, versagt. Sie sind zur Haltung verpflichtet, Prinz. Zur Haltung und zur Zurückhaltung. Aber ich möchte so schrecklich gern einmal wir sagen können. Wir Freunde, wir Kameraden, wir Glücklichen. Nicht immer bloß ich. Dieses Bedürfnis scheint bei Fürstlichkeiten öfters vorzuliegen. Deswegen sprechen sie in öffentlichen Ansprachen und Publikationen von sich selber immer so gern als wir. Wir in großen Buchstaben. Das ist kein Ersatz. Ich will wir sagen dürfen, wenn es mehr sind als nur ich alleine. Wir in kleinen Buchstaben. Und andere sollen du zu mir sagen, aber richtig du, aus dem Herzen heraus, nicht nur auf höheren Befehl. Denken Sie, ich weiß nicht, dass meine Studienkameraden alle du zu mir sagen müssen? Dass es ihnen eigens eingeschärft worden ist? Und wenn sie es mal übersehen, dann bekommen sie einen Rüffel vom Studienleiter. Du, Bogumil! Menschenskind, lass mich doch mal rasch deine Mathematikaufgaben abschreiben. Ach komm, kannst meine haben, Dagobert. Danke, Gehorsamstorheit. Will sagen, ich danke dir schön, Klaus Heinrich. Findet ihr nicht auch, dass der Professor manchmal fast wie ein Uhu aussieht? Habt ihr das gehört, ihr anderen? Wie ein Uhu. Du bist ein famoses Haus, Klaus Heinrich. Das muss ich unbedingt dem Anselm von Schickedanz sagen. Der ist nämlich ein ganz verfluchter Kerl. Donnerwetter, ganz verfluchter Kerl. Du, sag mir mal, Dagobert, was ist das denn eigentlich, ein ganz verfluchter Kerl? Ja, also, der Anselm ist einer. Das kann man nicht so ohne weiteres erklären. Den sollten Sie sehen, wenn Sie nicht dabei sind, Hoheit. Oh, pardon. Den solltest du mal sehen, wenn du nicht da bist. Ach, Dr. Überbein, wenn doch nur einmal jemand richtig du zu mir sagt. Ich verstehe Sie sehr wohl, Klaus Heinrich. Sehr wohl. Wenn auch von einer ganz anderen Seite aus. Ich möchte sagen, von der Gegenseite aus. Nie und nimmer werden Sie das Du erreichen können. Und Sie dürfen es auch nicht erreichen. Dafür sind Sie Hoheit, königliche Hoheit. Es ist Ihr Schicksal, Prinz. Glauben Sie aber, dass mir, der ich doch wahrhaftig keine königliche Hoheit bin, sondern nur ein Stück Malheur von Geburt, ein adoptiertes Überbein, dass mir das echte, das vertrauliche Du beschieden ist? Das ist mein Schicksal, Prinz. Das Schicksal der Ausnahmeerscheinung, des Außergewöhnlichen, des elternlosen, umgetriebenen Mannes. Zu mir sagt man zwar du, aber man mag mich nicht. Ich mag Sie sehr wohl, Dr. Überbein. Sie, Prinz? Jawohl. Das stimmt. Sie mögen mich sehr gern. Ich weiß es. Und ich bin stolz darauf. Das ist sozusagen eine Konträrwirkung. Das Oberste versteht das Unterste und umgekehrt. Sie, Prinz, wird man immer lieben und verehren, weil man sich selber in Ihnen liebt und verehrt. Mich wird man immer hassen und verachten, weil man sich selbst in mir hasst und verachtet. Ich werde Sie nie hassen und verachten, Dr. Überbein. Ich werde stets zu Ihnen halten. Ich danke Ihnen sehr, Prinz. Wenn es aber soweit sein wird, dass Sie zu mir halten müssen, wird es zu spät sein. Ich kenne mein Schicksal. Nun aber keine weiteren Bekenntnisse einer schönen Seele. Genug der Vertraulichkeiten. Treten Sie in das Leben hinaus, Prinz. Lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen. Was wird Ihre nächste Etappe sein? Doch wohl Universität. Ehrengast in einer hochfeudalen Studentenverbindung. Ernennung zum nominellen Chef irgendeines Garderegiments. Ehrenprotektorat irgendwelcher Ausstellungen, Empfänge, Einweihungen und huldvolle Ansprachen an Ihr Volk. Ja, Prinz. So wird es sein. Richtig. Natürlich bezieht Klaus Heinrich die Landesuniversität. Ein offensichtlich hochwichtiges Ereignis, denn der Eilbote, das schwatzhafte und liebedienerisch redigierte hauptstädtische Journal, feiert diesen Umstand mit einer hymnischen Notiz, in der die Rede ist von unserem glänzend begabten Erbprinzen, der die Gipfel der Wissenschaft mit stürmischem Schritte zu erklimmen sich rüstet. Und nun erst der zu seinen Ehren veranstaltete Festkommerz der hochfeudalen Studentenverbindung Grimburgia, der mit traditioneller Präzision ausgeführte, geriebene Salamander. Gestatte mir, hochverehrter Bundesbruder Klaus Heinrich, zu deinen Ehren einen Salamander zu reiben. Ad exercitium salamandris. 1, 2, 3. Bibite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. meinem Faktor nach. Nehme Ehrentrunk mit tiefer Befriedigung entgegen. Es steigt jetzt der Cantus, o alte Burschenherrlichkeit. O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du verschwunden? Nie kehrst du wieder, goldene Zeit, so froh und ungebunden. Gut, gut, Klaus Heinrich. Aber nun vertausche die bunt verschnürte Trinkjacke der Grimburgia mit dem nicht weniger verschnürten Waffenrock des Garde-Füsilier-Regiments. Unser hochverehrter Regimentschef, seine königliche Hoheit, Prinz Klaus Heinrich! Hurra! Hurra! Nun eine andere Rolle, ein anderes Kostüm, Klaus Heinrich. Nanu, was ist denn das? Ein Gehrock, ein Bratenrock mit bunter Schärpe. Hm? Bist wohl gar Bürgermeister, Monsieur le Maire einer kleinen französischen Stadt geworden. Ach nein, auf der Schärpe steht ein vierfaches F. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Und du hast durch deine Anwesenheit das Landesturnfest zu verschönern. Am nächsten Tage wird der Eilbote darüber berichten. Die ranke, sportlich gestählte Gestalt unseres erlauchten Erbprinzen zog aller Blicke auf sich. Während du in Wirklichkeit deine verkümmerte linke Hand mit gewohntem Geschick im Rockaufschlag zu verbergen wusstest. So wird mein Leben sein, Doktor? Ja, so wird ihr Leben sein, Prinz Klaus Heinrich. Niemals allein. Und im Grunde genommen doch immer allein. Ja, freilich, Vertraulichkeit? Oh, gewiss. Es gibt eine Form der Vertraulichkeit, die Ihnen gerade noch zugänglich ist. Die sogenannte Popularität. Popularität ist eine zwar nicht sehr gründliche, dafür aber großartige und umfassende Art der Vertraulichkeit. Man kann auch sagen, die höchste Form unverbindlicher Verbindlichkeit. Seien Sie leutselig, seien Sie volkstümlich. Freilich, immer ein Meter Parkett zwischen Ihnen und den anderen. Immer 5 Schritt vom Leibe. Sonst geht Ihnen der Wind statt um die Nase, in die Nase. Es ist hier nun eine kleine Episode zu berichten, die kaum jemals in die Annalen der Weltgeschichte eingehen dürfte. Nennen wir es ein kleines, etwas peinliches Vorkommnis, wie es jedem von uns einmal passiert ist, ohne geradezu dauernde Spuren in der Seele zurückzulassen, aber doch immerhin gewisse Richtlinien für künftiges Verhalten gibt. Das war anlässlich des sogenannten Bürgerballes im Bürgergarten. Einer stehenden Veranstaltung im gesellschaftlichen Leben der Hauptstadt. Eine von der Stadt gegebene offizielle und doch zwanglose Festlichkeit, die den bürgerlichen Kreisen Gelegenheit bieten soll, mit dem Hofe gesellige Fühlung zu nehmen, wo seine königliche Hoheit, der regierende Großherzog Johann Albrecht III. Mit der Frau Bürgermeisterin Schmerenbeck den Reigen eröffnet und die Großherzogin Dorothea dem vor Angst schwitzenden Herrn Bürgermeister huldvoll die Hand zur Polonaise gereicht hat. Nach diesen Pflichttänzen ziehen sich die hohen Herrschaften auf die obere Schmalseite des Saales zurück, unentwegt gnädig lächelnd und die Lebensfreude ihrer Untertanen wohlwollend billigend. Prinz Klaus Heinrich steht in genau abgezirkeltem Abstand von seinen Eltern, den hohen Herrschaften, die linke, weiß behandschuhte Hand wie üblich in die Hüfte gestützt, ebenfalls huldvoll lächelnd, mit einem Meter leeren Parketts um sich, wie unter einer Glasglocke. Was denkt er wohl unter seiner Maske? Menschen, Brüder, Schwestern, Freude. Freude, schöner Götterfunken. Symphonie, Sympathie. Alle Menschen werden Brüder. Und sie nennen sich du und sagen wir voneinander. Schöne, geschmückte Mädchen. Stattliche, gesunde, junge Männer. Wie machen die das bloß? Himmel, da geht einer hin zu einem Mädchen. Macht eine kleine Verbeugung. Sie gibt ihm die Hand. Und nun setzt er sich zu ihr, ganz unbefangen. Ach so, also macht man das. Wenn man kein Prinz ist. Nun, Prinz Klaus Heinrich, wie ist's mit der Festesfreude? Einsam auf stolzer Höhe? Will der Herr Prinz ein Tänzchen wagen? Aber ich kenne doch niemanden hier, Doktor. Es sind doch alles Fremde. Es ist Ihr Volk, Prinz. Und alle Mädchen lechzen danach, von Ihnen zum Tanze geführt zu werden. Sie sind Hahn im Korbe, Prinz. Kommen Sie, kommen Sie. Ich will Ihnen die Schönsten der Schönen vorstellen. Nur heran, mein holdes Kind. Einen braven Hofknicks gemacht? Bravo, bravo, vortrefflich gelungen. Sehr erfreut, Fräulein. Und nun diese holde Blüte aus dem Garten unseres Volkes. Nicht erröten, schönes Kind? Seine königliche Hoheit, der Erdprinz, beiße nicht. Sehr erfreut, liebes Fräulein. Und nun gar diese charmante Blondine mit dem güldenen Kettchen am Hals, dies liebreizende Geschöpf, eine jugendliche Walküre. Wie heißen Sie, liebes Fräulein? Halten zu Gnaden, Hulda. Hulda Unschlitt. Richtig, Hulda. Beseifen Sie das Unschlitt, holdes Töchterlein, der griechischen Liebesgöttin der Aphrodite nah verwandt. Jene wurde aus dem Schaum des Meeres geboren, Hulda dagegen aus Seifenschaum. Einen Knicks, holde Hulda. Sehr erfreut, gnädiges Fräulein. Ganz auf meiner Seite, königliche Hoheit. Ein lustiger Ball, nicht wahr, Fräulein Unschlitt? Oh ja, königliche Hoheit. Wir mopsen uns nicht. Mopsen? Ach bitte, lieber Dr. Überbein, was ist das, mopsen? Ja, lieber Prinz, mopsen. Fräulein Unschlitt bedient sich der Sprache des einfachen Volkes. Sie will sagen, wir langweilen uns nicht. Wir haben viel Spaß. Wir haben Freude. Aha, Freude. Freude. Jetzt verstehe ich. Jetzt kommt die Gadrille dran. Wollen wir die tanzen, königliche Hoheit? In der Tat, ich weiß nicht recht, ob ich die Figuren kann. Ach, unbesorgt, das werden wir schon schaukeln. Ich schubse einfach, wenn es nicht weitergeht. Popularität, Prinz. Fräulein Unschlitt wird schon schaukeln. Sie wird einfach schubsen. Unverfälschte Naturlaute. Seien Sie leutselig, Prinz. Eine der wenigen Seligkeiten, die Ihnen zugestanden sind. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Das nennt man Freude. Freude, schöne Himmelstochter. Wir werden Freude haben. Wir alle. Hörtet ihr das? Klaus Heinrich empfindet Freude. Noch mehr als das. Klaus Heinrich empfindet, dass wir in kleinen Buchstaben, wir alle, wir Fröhlichen, wir Glücklichen, wir Tanzenden. Und Hulda Unschlitt, die Tochter des vermöglichen Seifensieders Unschlitt, ist wirklich ein schönes Mädchen. Freude. Wir mopsen uns nicht. Wir sind Freunde. Hulda. Schöne Hulda, meine Tänzerin. Ja. Nicht wahr, Sie schubsen mich schon zurecht. Liebe holde Hulda. Ja. Die Karis lösen sich und vereinen sich. Tänzer verbeugt sich vor Tänzerin, Tänzerin vorm Tänzer. Jetzt kommt die Tour des Händereichens. Die linke Hand, die rechte Hand. Oh, wird das gut gehen? Klaus Heinrich mit der verkümmerten linken Hand, die er sonst immer in die Hüfte gestützt hat. Die Hand, von der man nicht spricht. Ach, Gottlob, es ging noch mal gut. Keiner hat's bemerkt. Die Quadrille geht ihrem Ende zu. Jetzt beginnt ein Galopp, der sogenannte Kehraus. Himmel, Hulda Unschlitt nimmt den Prinzen am Arm. Mit beiden Händen fasst sie ihn bei den Hüften. Sie schubst ihn nicht mehr, sie wirbelt ihn. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, wir halten durch! Oh Gott! Bums, da haben wir die Bescherung. Sie sind gestürzt und nicht nur sie allein. Zwei, drei Paare putzen übereinander. Seine königliche Hoheit, der Erbprinz zuunterst. Wo ist denn nur der Dr. Überbein hin, der Prinzenerzieher, der umgetriebene Mann? Ach richtig, der macht sich gerade auf seine Weise populär. Der ist in den Bürgerkeller gegangen, mit den Honoratioren Bier zu trinken. Na, übrigens scheint der kleine Zwischenfall nichts auszumachen. Die hohen Herrschaften haben längst den Saal verlassen. Klaus Heinrich wird unter Jubel und Lachen wieder auf die Beine gestellt und von eifrigen Händen abgestaubt. Gut, jetzt sollte aber Schluss sein. Genug jetzt. Es ist ja schon Mitternacht vorbei. Wo bleibt nur der Überbein? Aha, jetzt hat das junge Volk im kleinen Nebensaal die Champagnerbowle entdeckt. Die städtische Champagnerbowle, ein stattliches Gefäß. Bauchig wie eine Suppenterrine mit einem großen, runden Metalldeckel. Es ist zwar etwas mehr Mineralwasser drin als Schaumwein, aber immerhin, es scheint den jungen Leuten doch in den Kopf zu steigen. Es lösen sich alle Bande frommer Scheuen. Das macht Spaß, so eine Rasselbande! Rasselbande, hat sie gesagt, Rasselbande. Und nun hops die ganze, also gut sagen wir, die ganze Rasselbande im Kreis um Klaus Heinrich herum, der den Bohlendeckel auf dem Kopf als ein Prinz, ja, als ein Prinz Karneval, mitten im drehenden Kreis auf einem Polstersessel sitzt, den großen Bohlenschöpflöffel gleich einem Zepter in der Hand. Na, da stürmt Gott sei Dank der Dr. Überbein herein. Ich glaube, das war höchste Zeit. Schluss! Schluss mit dem Unfug! Ich war ein Esel, Prinz. Ein Esel. Diesen Wind um die Nase habe ich nicht gemeint. Darf ich, königliche Hoheit, um Rückkehr in standesgemäße Stimmungslage ersuchen? Königliche Hoheit nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Erster Teil. Sie hörten als Erzähler Gerd Westphal, Großherzog Johann Albrecht, Alfred Schlagetter, Oberhofmarschall von Bühl zu Bühl, Michael Arcot, Staatsminister von Knobelsdorf, Wolfgang Janach, Finanzminister von Trümmerhauf, Armin W. Süßengut, Generaloberarzt Baron von Eschrich, Peter Frank, Flügeladjutant von Lichterloh, James Meyer, Dr. Samuel Sammet, Helmut Wittig, Prinz Klaus Heinrich als Kind, Tim Elstner, Schulrat Dröge, Kurt E. Heine, Madame Verrier, Magda Schmidt, Schuhmachermeister Hinnerke, Ernst Sladek, Prinz Klaus Heinrich als Erwachsener, Jürgen Goslar, Dr. Raoul Überbein, Otto Collin, Fräulein von Isenschnibbe, Stefanie Wiesand, Friseur, Heinz Reinke, Immer Spohlmann, Gisela Uhlen, Professor Kürtchen, Wilhelm Kürten, Dagobert, Dieter Löbach, Bogumil, Frank Scharf, Chorstudent, Wolfgang Schwarz, Oberst Friedrich von Bülow, Hulda Unschlitt, Gudula Kownatzki. Technische Realisierung Joe Adelmann, Friedrich Basan. Hörspielbearbeitung Walter Franke Ruta. Musik Karl Tschucker. Regie Werner Hausmann. Produktion Südwestfunk mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 1954.